Andere fanden es sicherer, sich von den Fremden fernzuhalten und ihr Tal gar nicht erst zu betreten. Und wieder andere hielten stur an der Monsterbehauptung fest. Sie hätten die Monster gerne gemeinsam bekämpft und ihr Tal erobert. So ging es hin und her, und man kam zu keiner Einigung. Also beschloss man, die Schutzgeister des Stammes um Rat zu fragen. Der Geisterbeschwörer, der sich mit den Schutzgeistern am besten auskannte, organisierte einen rituellen Tanz mit dröhnenden Trommeln und ordentlich Gestampfe. Die Leute tanzten und tanzten und baten die Schutzgeister um Hilfe. Nach einer Weile hörte der Geisterbeschwörer, wie die Geisterstimmen klar und deutlich »Krieg« flüsterten. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch überhaupt nichts gehört. Vielleicht hatten die Leute, die ganz wild auf eine Massenprügelei waren, ihm 100 Mammutelfenbeinperlen und 3 Fuchszahnmützen versprochen, damit er »Krieg« sagt. Und bei diesem verlockenden Angebot ist er einfach schwach geworden. Also schnappten sich die Sapiens ihre Holzkeulen und die Speere mit den Steinspitzen und zogen in die Schlacht. Es war ein einziges Gemetzel. Kein Neandertaler überlebte. Bis auf einen 3-jährigen Jungen, der verängstigt in einem Dornengestrüpp kauerte. Ein freundlicher Sapiens bot an, ihn zu adoptieren, aber seine Kollegen protestierten und forderten den Tod des Monsters. Wieder gab es eine hitzige Lagerfeuerrunde mit viel Gebrüll und wütenden Blicken. Bald fuchtelten die ersten drohend mit ihren Keulen. Der Streit wäre wahrscheinlich in einen echten Kampf ausgeartet, hätte die schweigsame Stammesälteste sich nicht erhoben, ihren Hirschfellmantel ausgezogen und ihn dem Jungen um die Schultern gelegt. Und so durfte der Kleine bleiben. Er wuchs als Mitglied des Sapiensstammes auf und sein Blut fließt noch immer in unseren Adern. Vielleicht ist er ja sogar dein Ur-Ur-Urgroßvater. Aber das ist alles reine Spekulation. Nichts davon ist bewiesen. Vielleicht hat es sich so oder so ähnlich abgespielt, vielleicht aber auch ganz anders. Vielleicht hat es überhaupt keinen Krieg, keine Schlacht, kein Gemetzel gegeben. Vielleicht haben die Sapiens und die Neandertaler, als sie zum ersten Mal aufeinander trafen, eine Riesenparty gefeiert und alle haben wie verrückt getanzt, gesungen, sich geküsst und Fuchszahnmützen ausgetauscht. Noch Jahre später haben sich die Leute über die tolle Party unterhalten. Aber irgendwann ist sie schließlich in Vergessenheit geraten. Wie alles, was in der Steinzeit passiert ist. Wir können es nicht beurteilen, weil es keine Beweisstücke gibt. Vielleicht finden Archäologen irgendwann mal einen Fuchszahn aus dem Hut eines Partyteilnehmers. Oder Wissenschaftler entdecken ein Neandertal-Gen in deiner DNA. Der Zahn und das Gen würden uns vielleicht ein wenig mehr darüber verraten, wie unsere Steinzeitvorfahren im Allgemeinen gelebt haben. Aber über die konkreten Ereignisse der damaligen Zeit sagen sie uns so gut wie nichts. Der Fuchszahn kann uns nicht erzählen, ob er bei einem Krieg oder auf einer Party dabei war. Es muss unzählige Ereignisse wie diese Zusammentreffen von Sapiens und Neandertalern gegeben haben. Steinzeitdramen, die hinter einem dicken Vorhang des Schweigens verborgen sind, zusammen mit zehntausenden Jahren von Geschichte. Wie viele Kriege und Partys wird es in dieser Zeit gegeben haben? Wie viele Religionen und Erklärungen des Weltgeschehens? Wer weiß, vielleicht gab es einen Musiker, der den weltbesten Song überhaupt komponiert hat. Wir wissen es nicht. Wir tappen völlig im Dunkeln. Über eine Sache jedoch, die unsere Vorfahren gemacht haben, sind wir ziemlich genau informiert. Leider. Sie haben die größten Tiere der Erde ausgerottet.